Auch der Sünden ist zwar vom Haus an wunderschön, allein man muss hernach mit Kummer und Verdruss viel Ungemach empfinden. Von außen ist sie Gold, doch will man weitergehen, so zeigt sich nur ein leerer Schatten und übertünchtes Grab. Sie ist den Sodomzäpfeln gleich und die sich mit derselben Gatten gelangen nicht in Gottes Reich. Sie ist das wie ein scharfes Schwert, das uns durchlässt.